السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، wir machen inshallah heute weiter mit dem 48. Unterkapitel aus dem Buch des Gebetes As-Salah mit dem Hadith 556 auf der Seite 283 des ersten Bandes von 5 Bänden von Sunan Abi Dawud. Das 48. Unterkapitel lautet die Vorzüglichkeit des Fußmarschs zur Moschee. In diesem Kapitel werden wir inshallah ta'ala mehrere Vorzüglichkeiten sehen in Bezug auf das sich begeben zur Moschee, und manches davon hängt davon zusammen, dass man tatsächlich zu Fuß geht. Manches davon überhaupt, dass man in die Moschee geht, und von der Entfernung hält es teilweise ab, und von anderen Begebenheiten oder Bedingungen, wie zum Beispiel, ob es bei Tag geht oder bei Nacht geht. All dies hat einen Einfluss, inshallah, auf die gewaltige Belohnung, die ein Muslim erwartet. Nehmen wir den ersten Hadith, in dem Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat: Je weiter man von der Moschee entfernt ist, umso größer fällt die Belohnung aus. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam entnehmen wir, dass den Ansporn, sich dennoch zur Moschee zu begeben, egal wie weit sie von einem entfernt ist. Das ist die, inshallah, die korrekte Bedeutung dieses Hadithes. Und gemeint ist nicht, dass man, wenn man in seiner Umgebung zwei verschiedene Moscheen hat, die eine davon weiter entfernt ist, dass man deswegen die weiter entferntere anstrebt. Das ist nicht das Ziel. Denn wenn man mehr als eine Moschee hat, gibt es andere Kriterien, anhand derer man entscheidet, in welcher Moschee man betet. Denn es kann ja sein, dass von deinem Wohnort ist in die eine Richtung die Masjid der Kaaba, und in die andere Richtung ist eine andere Moschee. Dann wirst du die Masjid der Kaaba anstrebt, selbst wenn sie weiter entfernt wäre. Okay? Das heißt, es gibt hier andere Kriterien. Zu den Kriterien gehört auch die Anzahl der Betenden, dann das Alter der Moschee und das Alter der Moschee und auch weitere Beweggründe, warum man zu einer Moschee geht. Das heißt, zum Beispiel in einer Moschee gehst du hin, weil dort du im Gebet mehr Khushu' verspürst, weil der Imam seine Lesung eher dein Herz berührt. Oder du gehst in eine Moschee, weil gleichzeitig dort ein Unterricht stattfindet, in dem du etwas lernen möchtest. Weil das sind alles weitere Kriterien, an denen man entscheiden kann. Hier, wie gesagt, geht es nicht darum, dass man absichtlich immer die weitere Moschee anstrebt, sondern einfach, es gibt Menschen, die weit von der Moschee entfernt sind und deswegen sagen, ich möchte lieber neben der Moschee sein, direkt. Dann sagt man ihnen, dieser ganze Weg, den du zur Moschee machst, der ist nicht verloren, sondern du befindest dich da schon in einer Annäherung zu Allah, tabaraka wa ta'ala. Und auch ist das ein schöner Hadith in Bezug auf Leute, die so weit weg wohnen von der Moschee, dass sie den Adhan nicht mehr hören können. Aber trotzdem, Allah subhanahu wa ta'ala hat heutzutage für uns Mittel bestimmt, wie Fahrzeuge und so weiter, sodass eigentlich die Entfernungen keine große Rolle mehr spielen, wenn es um Wege geht, die man eigentlich auch zu Fuß zurücklegen könnte. Im Hadith 557, Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu berichtet, es gab einen Mann, ich kenne niemanden von den Betenden in Medina, der weiter weg wohnte als er. Er ließ kein Salat in der Moschee aus. Ich sagte dann zu ihm, warum kaufst du keinen Esel, auf dem du reitest, wenn der Boden heiß ist oder es dunkel ist? Da sagte er, ich möchte nicht, dass mein Haus neben der Moschee steht. Dann hatte man diese Worte dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, weitergeleitet. Da wurde er danach gefragt und er sagte, O Gesandter Allahs, das heißt, der Mann wurde danach gefragt, warum er das macht, O Gesandter Allahs, ich wollte, dass mir die Schritte zur Moschee und zurück nach Hause gut geschrieben werden. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, möge Allah dir dies alles geben, möge Allah, azza wa jal, dir alles geben, was du dir erhoffst. In diesem Hadith sehen wir einen klassischen Fall, wo jemand weit weg von der Moschee wohnt und er es bevorzugt, zur Moschee zu laufen, anstatt mit einem Esel oder mit einem anderen Gefährt sich zur Moschee zu bewegen, wodurch er sich das Leben leichter machen könnte. Er könnte sich das Leben leichter machen. Denn der Hinweis ist ja eindeutig, er ließ kein Gebet in der Moschee aus, also war sein Mittel, nämlich das Laufen zu Fuß, kein Grund, ihm zu sagen, mach dir das Leben leichter, indem du dir ein Gefährt besorgst, mit dem du da zur Moschee laufen kannst. Dieser Fall ist also anders, als wenn jemand sagen würde, ich kann nicht so oft zur Moschee kommen, wenn ich aber einen Esel hätte, könnte ich jeden Tag zur Moschee kommen. Wenn ich ein Auto hätte, könnte ich jeden Tag fünfmal pro Tag zur Moschee kommen. Das ist also ein ganz anderer Fall. Das heißt, der eine, dem würden wir sagen, ja, dann, wenn du das Auto dir besorgst oder einen Esel dir besorgst oder was auch immer, dann bist du dadurch, da wirst du inshallah dafür belohnt. Weil ein Mittel erhält das Gleiche oder die Mittel, die man in Anspruch nimmt, der Wert davon entspricht dem Wert des Zieles, das durch diese Mittel angestrebt wird. Ja? Das heißt also, ein Wudu für ein Nafila-Gebet ist wertvoll, aber ein Wudu für ein Fard-Gebet ist wertvoller. Richtig? Sich zur Moschee zu begeben für ein freiwilliges Gebet ist wertvoll. Wie wenn man zur Moschee geht, um ein Duha-Gebet zu verrichten, überliefert, dass man dafür eine Umrah-Belohnung bekommt. Und wenn man zu einem Fard-Gebet geht, ist die Belohnung eine Hajj in Aussicht. Okay? Insofern zeigt das diese Regel, denke ich, deutlich auf. Der Mann sagte, ich möchte nicht, dass mein Haus neben der Moschee steht. Das heißt, man könnte auch übersetzen, es würde mich nicht mehr erfreuen oder ich würde mir nicht wünschen oder ich wünsche mir nicht, dass mein Haus neben der Moschee steht, sodass ich diese ganzen Wege nicht mehr zurücklegen muss. Er war sich dieser Sache bewusst, dass wenn er neben der Moschee ist, wird er auch fünfmal pro Tag beten, wie er es jetzt schon macht. Aber dieser ganze Weg, denn jeder Schritt, den du machst, wird dafür dir eine Sünde vergeben oder eine Rangstufe erhöht. Ja? Und diese Sache vergeht ja, deswegen die Sache ist eindeutig. Dann hat man den Propheten darüber informiert und er hat ihn gefragt, warum machst du das? Und er gab ihm diese Antwort. Und dann sagt der Prophet, möge Allah dir dies alles geben, auf Arabisch, antaka Allahu azza wa jal, mahtasabta kullahu ajma' oder ataka Allahu dhalika kullah, erstmal. Und das bedeutet, Überlieferung bedeutet, oder weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erst einmal einverstanden war mit seiner Vorgehensweise und zweitens, dass Allah azza wa jal auf die Absichten der Menschen schaut. Ja? Und denn er hat gesagt, möge Allah dir alles geben, was du dir erhoffst. Das ist also einer von zahlreichen Hadithen, die entweder direkt oder indirekt darauf hinweisen, dass die Absicht eine riesengroße Rolle spielt. Und weil das sich bewegen in Richtung der Moschee, es kann ja sein, dass du das machst wegen der Moschee, weil du dort beten willst. Kann auch sein, weil du dort jemanden treffen willst. Weil du gerade oder weil du in diese Richtung gerade läufst, weil dein Ziel in diese Richtung liegt. Okay? Was ist der Unterschied an sich? Ist die Absicht. Und sogar der Rückweg wird dir gut geschrieben, wenn du eben dich zur Moschee, wenn du den Weg hingemacht hast für dein Gebet. Ja. Wenn du dann zurück ist vom Gebet, ebenfalls wird dir diese Belohnung gut geschrieben. Und das ist natürlich eine riesengroße Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, denn wenn wir sagen, der Hinweg, kann man verstehen. Aber warum der Rückweg? Der Rückweg, ja. Und die Antwort ist ja eine Sache, dass Allahs Barmherzigkeit ist größer, als wir uns vorstellen können. Und weil es eben auch keinen Rückweg gibt ohne einen Hinweg. Abu Umama radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sein Haus gereinigt zu einem Pflichtgebet verlässt, dem wird die Belohnung eines Pilgers gut geschrieben, der sich im Ihram-Zustand befindet. Und wer aus keinem anderen Grund als dem Duha-Gebet hinausgeht, erhält die Belohnung jemandes, der eine Umrah vollzieht. Und wer ein Gebet nach dem anderen verrichtet, ohne Unnützes dazwischen zu reden, dessen Buch wird in Illiyun hinterlegt. Dieser Hadith ist aber eine der edelsten Überlieferungen und größten Ursachen dafür, dass wir uns anspornen lassen, unsere Gebete in der Moschee zu verrichten. Und das ist ein schöner Hinweis darauf, dass ein Muslim nicht nur schaut, muss er das machen oder muss er das nicht machen, aber woher sollst du sonst solche großartigen Belohnungen erhalten? Und das zeigt auch, diese Überlieferung zeigt auch, dass das Gebet, das Salah, wichtiger ist als eben die Hajj. Ja, wichtiger ist als die Hajj. Und dass dieses Gebet, warum? Weil zum Gebet aufgerufen wird oder angespornt wird durch die Belohnung von Hajj und einer Umrah. Weil das ist Mittel zum Zweck geworden. Weil das Gebet ist hier viel, viel wertvoller. Und wie heißt es, und der Ausdruck, der sich im Ihram-Zustand befindet, also wer zum Fardgebet geht, dem wird die Belohnung eines Pilgers gut geschrieben, der sich im Ihram-Zustand befindet, als würde er entweder betonen, dass er sich wirklich in der Hajj befindet, weil der Ihram-Zustand ist ja ein Zustand, in dem einem Sachen verboten sind, die sogenannten Mahdhurat al-Ihram, die neuen, die eigentlich erlaubt sind. Das heißt, es fällt ihm jetzt schwerer, sein Leben, sage ich mal, zu führen, zu gestalten, als außerhalb des Ihram, logischerweise. Dazu gehört zum Beispiel, wenn er ein Jagdtier sieht, darf er dieses Tier nicht mehr erledigen, darf dieses Tier nicht töten. Was ist Schränken also seiner Freiheit ein? Seiner Bewegungsfreiheit ein. Und das zeigt, dass eben die Anstrengung größer ist, dass auch die Belohnung entsprechend größer. Das ist die, eine Geschichte. Die zweite Sache ist, der Hinweis, im Arabischen steht Al-Hajj. Al-Hajj ist der Pilgerer. Al-Hajj. Die Hajj oder Hajj ist die Pilgerfahrt. Und Al-Hajj mit Alif ist der Pilgerer. Und das ist aber ein Begriff, den es ja auch schon vorher gegeben hat, also vor dem Islam. Ja? Hajja bedeutet im Arabischen auch Qasada. Das heißt etwas beabsichtigen, anstreben. Ja? Oder nimm es allgemein auch im Deutschen als Pilgerer. Ist jeder Pilgerer oder Pilger Ist jeder Pilger ein Mensch, der zwingend zur Kaaba geht und dort die islamischen Riten vollzieht? Sicherlich nicht. Wir wissen im Deutschen, Leute pilgern auch woanders hin. Ja? Das heißt, sie wandern irgendwo hin oder sie reisen irgendwo hin zu einer, wie heißt es, zu einer Stelle, oder sagen wir mal, ein Pilger geht irgendwo hin, wo viele andere Menschen auch hingehen, sage ich mal. Sehr salopp ausgedrückt, ob es dudenreif ist, weiß ich jetzt nicht. Oder? Aber dort ist irgendetwas Besonderes. Ja? Und ein Wallfahrtort, ja? Weil da vielleicht eine besondere Persönlichkeit dort gewesen ist, gelebt hat oder ähnliches. Man sagt mal, die Leute pilgern dorthin, weil sie in großen Mengen alle das gleiche Ziel haben an diesem einen Ort. Also in anderen Worten, als der Prophet sagte, er bekommt die Bedingung eines Hajj, dann gemeint ist Hajj von was, wo pilgert er hin? Die Antwort, der pilgert im Zustand des Ihram. Ja? Und das gibt es nur noch in Mekka bei der Kaaba. Also man könnte auch anders ausdrücken, Hajj, sprachlich gesehen, kann vieles bedeuten. Und damit der Angesprochene jetzt im Arabischen weiß, was er meint, sallallahu alaihi wasallam, sagt er Hajj im Ihram. Hajj im Ihram. Ja? Das heißt, er hat ihm eine religiöse Bedeutung gegeben. Nennt man Haqiqa Shar'iyya. Nachdem es vorher eine Haqiqa Lughawiyya war, ja, es war eine sprachliche Wirklichkeit des Wortes, kann vieles bedeuten, aber es wurde jetzt definiert, damit es eben die Hajj damit gemeint. Weil wir müssen verstehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er gesprochen hat, Arabisch gesprochen und nicht alle Worte, die er sagt, waren schon manifestiert als Fachwörter unter den Leuten. Okay? Sondern kann alles bedeuten. Also, wie zum Beispiel das Salah. Was bedeutet Salah? Ja, wir alle verstehen jetzt zwar darunter ein Salah, das mit Allahu Akbar anfängt und mit Assalamu Alaikum endet, aber es ist, auch im Koran kommt das Wort Salah. Wasalli alayhim heißt, mach für sie Dua. Mach für sie Salah heißt, mach für sie Dua. Und deswegen, diese Begriffe haben sich erst im Laufe der Zeit etabliert. Das ist damit gemeint. Und manchmal ist es sogar ein Grund, warum Gelehrten auch Hadith unterschiedlich verstehen. Der eine sagt, hier ist das religiöse Wort damit gemeint. Ja? Und der andere sagt, nee, damit ist die sprachliche Bedeutung damit gemeint. Ja? Ein Beispiel, ein berühmtes Beispiel dafür aus dem Fiqh ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sagte, zu seinem Vater sagte, zu Umar radiallahu anhu sagte, sag zu deinem Sohn, er soll seine Frau zurücknehmen. Murhu falyuraji'ha. Das ist eine große Frage, ist dieses Wort Muraja'a, dieses Zurücknehmen, ist damit ein religiöses Zurücknehmen gemeint nach einer Scheidung, die passiert ist? Ja, dann ist natürlich, wie ich schon darauf hingewiesen habe, dann ist es eine Scheidung gewesen, die passiert ist, weil Ibn Umar hat seine Frau in der Periode, während sie Periode hat, geschieden. Okay? Und das ist ein Talaq Bid'i. Und dann sagt er, فَلْيُرَاجِعْهَا, nimm sie zurück. Und die Frage ist jetzt, meinte er das religiös, wie die Mehrheit der Gelehrten sagen, ja, weil sie eben sagen, die religiöse Bedeutung hat Vorrang gegenüber der sprachlichen Bedeutung. Das ist eine Regel in Usul Fiqh. Okay? Dann sagst du, die Scheidung gilt, die Ibn Umar da ausgesprochen hat, auch wenn sie haram war, aber sie gilt. Ja? Aber wenn du sagst, nee, ich verstehe darunter die sprachliche Bedeutung des Wortes, also zurücknehmen, das heißt, er soll sie nicht jetzt bei seiner Familie lassen, weglassen, gehen lassen, gerade wenn zum Beispiel, wenn sie vielleicht weggegangen ist, weil sie nicht wusste, aus welchem Grund auch immer, aber also, nimm sie wieder zurück und behalte sie bei dir. Behalte sie bei dir sprachlich als deine Ehefrau, wie sie vorher auch deine Ehefrau war. Sie war nicht geschieden. Nimm sie einfach zurück. Sprachlich zurücknehmen würde dann keine Scheidung beinhalten, wie auch manche wenige Gelehrte gesagt haben. Das ist die Geschichte. Und wie gesagt, das ist ein Paradebeispiel von mehreren, wo eben wo man uneinig ist darüber, welche Wirklichkeit gemeint ist. Und durch den Usul al-Fiqh hat man diese Regeln. Man weiß, man lernt damit umzugehen. Was hat Vorrang? Das ist der Sinn von Usul al-Fiqh. dass die Belege dann geordnet werden. Ja. طيب, in diesem Hadith ist ein Hinweis darauf, eben, dass es auch erlaubt ist und eine Sunna ist und gesetzlich ist, dass man sich zur Moschee begeht, auch zum freiwillig zu beten. Also nicht nur zum Fardgebet oder nur zum Fardgebet mit einem freiwilligen Gebet im Anschluss oder vor. Nein, man kann auch nur zu einem freiwilligen Gebet gehen, wie zum Beispiel das Duha-Gebet. Wallahu tabarak ta'ala. Dann sagt er am Ende, wer ein Gebet nach dem anderen verrichtet, ohne Unnützes dazwischen zu reden, dessen Buch wird in Illiyun hinterlegt. Taban Illiyun ist, kommt im Arabischen, kommt im Koran al-Karim vor, in Surat al-Mutaffifin, wie der Hinweis unten ist, Surat 83. Und Illiyun ist, kommt vom arabischen Wort Ali, und Ali bedeutet was? Hoch. Ja, hoch. Und das ist hier so eine Art Plural- und Steigerungsform, so wie du es auch nennen möchtest. Und gemeint ist eben die höchsten Orte. Die höchsten Orte im Paradies. Möge Allah uns dazu gehören lassen. Und das heißt also, dessen Buch, das heißt das Buch dieser Tat, die er geschrieben hat, wird dort hinterlegt. Ja. Wenn man sagt, es wird dort hinterlegt, aber das ist ein Hinweis darauf, dass er Anspruch hat, ja, auf die Stelle dort, in dieser höchsten Stelle im Paradies. Und das weist darauf hin, dass der Muslim eben, oder dass es wertvoll ist, erstmal viel zu beten, logischerweise, und möglichst dazwischen kein unnützes Zeug zu reden. Lahu ist nichts Verbotenes, aber es ist einfach, der Muslim ist angehalten, halt möglichst zu reden, wenn es die Waagschalen seiner Hasanat vermehrt. Und das ist auch so die offensichtliche Tatsache, sage ich mal, wenn man den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder seine Hadithe oder seine Sunna verinnerlicht, dann weiß man, dass er kein Mensch war, der ständig am Reden war, ja, sondern dass er geredet hat, wenn es sinnvoll war. Und dadurch hat er sich Aufmerksamkeit geschafft. Und dadurch hat er es auch geschafft, dass die Leute ihm zuhören, wenn er redet, weil sie wissen, jetzt kommen Worte, die es wert sind, zuzuhören. Und sie sind immer nützlich. Immer nützlich. Das ist, weil es gibt immer, natürlich, man darf Mubah-Sachen sagen und auch Spaß machen und manchmal solche Sachen, das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist halt, je mehr du redest, desto weniger wirst du Sinnvolles sagen und desto weniger werden die Leute dir aufmerksam zuhören. Im Gegensatz dazu, wenn du zum Beispiel in eine Sitzung gehst und du bist eine Person, auf die es ankommt, sag ich mal, in diesem Gespräch, und du fängst an zu reden, die Leute schenken dir die volle Aufmerksamkeit. Aber wenn du jemand bist, der ständig am Reden ist, und einer von vielen, dann natürlich ist das anders der Fall. Und die Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, wenn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesprochen hat, haben sie aufmerksam zugehört und gleich auswendig gelernt, was er gesagt hat, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Und er hat seine Worte, wie wir wissen, in einigen Hadithen, bis zu dreimal wiederholt, damit die Leute dieses auch von ihm wahrnehmen. طيب. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand das Salah in der Gemeinschaft verrichtet, so ist sein Gebet um 25 Stufen wertvoller, als wenn er es auf dem Markt verrichtet. Denn wer den Wudu auf die beste Art und Weise verrichtet und dann nur zur Moschee kommt, um das Salah zu verrichten, und nichts bewegte ihn dazu, außer das Salah, der wird für jeden Schritt um eine Stufe erhöht. Und es wird ihm für jeden Schritt eine Sünde erlassen, bis er in die Moschee kommt. Wer in die Moschee eingetreten ist, befindet sich im Salah, solange es das Salah ist, das ihn aufhält. Und die Engel beten für ihn, solange er an seinem Platz ist, an dem er gebetet hat. Sie sagen, O Allah, vergib ihm, O Allah, erbarme dich seiner. O Allah, nimm seine Reue an, solange man niemanden stört oder den Wudu dort verliert. In diesem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte er, wenn jemand das Salah in der Gemeinschaft verrichtet, so ist sein Gebet um 25 Stufen wertvoller, als wenn er es auf dem Markt verrichtet. Erst einmal eine Angelegenheit. Wir sehen im gleichen Satz, kommt einmal das Wort Gebet als Salah vor und einmal das Wort Gebet als Gebet vor. Ja, kommt einmal Salah, einmal Gebet. Und im Arabischen ist es beides Salah. Man könnte natürlich, das ist halt die Frage, wenn man Fachwörter übersetzt vom Arabischen ins Deutsche, soll man die Wörter so lassen, wie sie sind? Oder soll man ein adäquates deutsches Synonym suchen, das passt? Und es eigentlich, die Sache ist, kommt eigentlich auf den Kontext an. Also meiner Meinung nach kommt das auf den Kontext an, in dem man sich befindet. Wenn ich mit Leuten bin, jetzt wie jetzt in eurem Fall, das sind, also welche Person hört sich eine Erläuterung zu Hadithen des Propheten Sallallahu an, aus Sunan Abi Dawud, der nicht schon einigermaßen weiß, wie man betet, wie man fastet und so Fachwörter schon lange hinter sich hat, mit diesen Begriffen einfach jonglieren kann schon. Ja? Vor in diesem Fall, wenn wir mal Salah benutzen, mal Gebet benutzen, ist grob wie gesprungen. Ja? Auf Deutsch grob wie gesprungen heißt, ist Jacke wie Hose. Ja? Oder man sagt, es ist 88. Ja? Auf jeden Fall diese Austauschbarkeit der Begriffe, wenn sie klar definiert sind, dann ist es egal. Okay. Man kann natürlich spitzfindig sein und sagen, nee, der Begriff Salah ist ein Fachwort und der soll auch so bleiben. Ist gut, vernünftig, also dagegen ist kein großer Einwand. Aber genauso wie du nachher Salah auch dem Deutschen erklären musst, was das bedeutet, damit er versteht, wovon wir reden, genauso musst du auch das Wort Gebet erklären, wenn du dem Deutschen erklären willst, was du damit meinst. Okay? Das heißt, du hast diese Problematik in beiden Fällen. Also ich kann einfach vornherein sagen, mit Gebet meine ich Salah, mit Salah meine ich Gebet und ich bin aus dem Schneider. Also ich bin aus der Haftung. Und ansonsten, also wie gesagt, natürlich, weil der Kritikpunkt ist, wenn man das Wort Gebet verwendet, dass der Deutsche oder der Nicht-Araber vielleicht nicht weiß, was du meinst. Aber es kommt auf den Kontext an. Ihr wisst ja, also wenn ich jetzt mit nicht-muslimen Leuten sprechen würde, dann würde ich vielleicht eher sagen, das islamische Gebet, das rituelle Gebet, das Gebet fünfmal pro Tag und so weiter. Okay. Und der Nachteil von dem ständigen Benutzen der arabischen Begriffe ist, dass man, wenn man die nicht gewöhnt ist, dann versteht man nicht, was der Redner sagt, weil zu viele Fachwörter machen einen durcheinander. Und der Nachteil von den deutschen Begriffen ist, dass das islamische Vokabular unter den Muslimen verloren geht. Und was wir natürlich sehr, sehr merken, ist unter den muslimischen Bevölkerungen, die keine Araber sind, sie achten viel auf diese Wörter. Sie achten viel auf diese Wörter. Also unter den türkischsprachigen gibt es sehr viele arabische Wörter aus dem Islam. Das gleiche gibt es in den anderen Sprachen, die muslimische Völker sind. Ja. طيب, zurück zum Hadith. Dort heißt es, wenn jemand das Salah in der Gemeinschaft verrichtet, die Gemeinschaft gilt insha'Allah ta'ala ab zwei Personen. Ab zwei. So ist sein Gebet. Das heißt, auch wenn man zu Hause mit seiner Ehefrau beten würde, dann wäre das schon ein Gemeinschaftsgebet. So ist sein Gebet um 25 Stufen wertvoller, als wenn er es auf dem Markt verrichtet. Da man auf dem Markt ist wohl gemeint, dass er an seinem Arbeitsplatz betet. Also, da wo er seinen Verkaufsstand hat, der will natürlich nicht jetzt den Stand zumachen, hat Angst, ihn zu verlassen, dass nicht etwas geklaut wird oder er betet lieber schnell seine vier Raka'a und dann macht er seine Tijara weiter. Weil dieses Gebet im Vergleich zum Gebet, was er in der Moschee verrichtet, ist nicht das gleiche. Es ist um 25 Stufen wertvoller. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Warum ist es um 25 Stufen wertvoller? Und die Antwort lautet in dem Hadith. Denn er sagt, denn, وَذَلِكَ بِأَنَّ. Das ist eine Begründung. Okay? Und deswegen, diese 25 Stufen, فَاللَّهُ أَعْلَمْ, ob man die immer erreicht, ob man die immer erreicht, wenn man in der Gemeinschaft betet, weil die Begründung hiervon sehen wir hier. Die Begründung ist, denn wenn der Wudu auf die beste Art und Weise durchführt, denn wenn den, denn wenn den, das passt nicht so ganz, ne? Denn wenn man den Wudu, müsste es heißen, ne? Ach, Entschuldigung, ja. Muss man richtig lesen können. Ne? Denn wer den Wudu auf die beste Art und Weise durchführt. Okay, das ist jetzt schon die eine Sache. Also überhaupt, dass er Wudu macht. Du kannst ja auch Wudu schon vorher gehabt haben, oder? Das ist also ein Grund. Also das ist deswegen die Sunna, immer Wudu zu machen. Vor jedem Fall gibt es. Ne? Auf die beste Art und Weise, ist auf jeden Fall, natürlich kann man sagen, wie der Prophet das gemacht hat, aber nehmen wir mal einen Teil von dem Wudu, dass er dreifach seine Körperteile gewaschen hat. Und dann, dass er ein Mut Wasser benutzt hat für sein Wudu. Dass er mit der rechten Seite begonnen hat vor der linken Seite. Die ganzen Sunan, weil er heißt ja hier auf die schönste Art und Weise, für Ahsan al-Wudu, Wudu ordentlich gemacht hat, gut gemacht hat, schön gemacht hat. Und dann nur zur Moschee kommt, um das Salat zu verrichten. Aha. Das heißt also, dass vorher hieß es, das Salat in der Gemeinschaft. Jetzt heißt es, das Salat in der Moschee. Heißt es jetzt, weil mit der Gemeinschaft am Anfang die Moschee gemeint ist, oder ist es ein Beispiel? Weil sowieso, wenn man in die Moschee geht, wird man immer in der Gemeinschaft. Okay, man wird in der Moschee immer oder allermeistens in der Gemeinschaft, wenn der Moschee ist. Das kann man so verstehen und so verstehen. Aber wenn man in der Moschee betet, in der Gemeinschaft, dann trifft auf jeden Fall dieser Hadith auf einen zu. Und dann, das heißt ja hier, guck mal, die Betonung zweifach, ja, dann nur zur Moschee kommt, um das Salat zu verrichten. Also Ikhlas ist Voraussetzung. Und es geht nicht nur um den Ikhlas für Allah, sondern es geht um diese Ibadah, ist die angestrebte. Und dann betont er nochmal und sagt, und nichts bewegte ihn dazu, außer das Salat. Nicht das Salat und weil er jemanden dort treffen wollte und kennenlernen wollte und sich unterhalten wollte, besuchen wollte. Er hat keinen anderen Nutzen, persönlichen Nutzen. Es ging nur um das Salah. Der, so jetzt der, das ist der, der diese Sachen vorher erfüllt hat. Der wird für jeden Schritt um eine Stufe erhöht und es wird ihm für jeden Schritt eine Sünde erlassen. Was für eine riesige Barmherzigkeit von Allah, tabaraka wa ta'ala. Jetzt stell dir mal vor, ein Mensch wohnt wirklich 5, 6, 7 Minuten von der Moschee entfernt. Eine ganz realistische Situation. Und er geht zur Moschee. Hunderte von Schritten jeden Tag. Hunderte von Schritten hin, hunderte von Schritten wieder zurück. Und das zu mehreren Gebeten. Und für jeden zweiten Schritt bekommt er eine Sünde, die verlassen, erlassen wird. Bekommt eine Sünde erlassen. Muss schon ganz schön eifrig sein, was Sünden angeht, um das alles aufzuwiegen. Ne? Bis er in die Moschee kommt. Und dann ist die Belohnung noch nicht zu Ende, wenn er in die Moschee kommt. Wer in die Moschee eingetreten ist, befindet sich im Salah. Das heißt, er befindet sich religiös gesehen in einem Salah. Also achte jetzt auf das, was du machst und wie du dich verhältst. Solange es das Salah ist, das ihn aufhält. Also wieder der Hinweis zum dritten Mal auf die Absicht, auf die Niyyah. Auf die Niyyah. Solange es das Salah ist, das kann nämlich sein, dass er mittlerweile seine Absicht geändert hat. Aber es ist immer noch die Absicht, die ihn aufhält. Offensichtlich hält ihn auf das Salah, das ansteht, das anstehende Salah bis der Imam eben kommt. Und nicht nur, dass er, und was bedeutet das, dass er sich im Salah befindet? Weil normalerweise Salah befindet er sich, indem man tatsächlich das rituelle Gebet verrichtet. Aber hier nein. Er befindet sich gesetzlich gesehen in einem Salah. Taban, es kann sein, er kommt in die Moschee, betet zwei Raka'a, setzt sich hin und wartet dann auf das Fard-Salah. Okay? Das ist, dann wäre ein Teil davon ein wirkliches Salah verrichtet. Aber das hier befindet sich in einem Salah. Warum? Weil die Engel für ihn beten. Die Engel beten für ihn, solange er an seinem Platz ist, an dem er gebetet hat. Okay? Das heißt also, die zwei Raka'a, die er gebetet hat, oder mehr oder weniger, waren Fard oder Nafila. Also die erste Situation ist, du kommst rein, betest ein freiwilliges Gebet, dann wartest du auf das Fard-Gebet, dann in der Zwischenzeit bekommst du das, was erwähnt ist. Die Engel beten für dich. Zweite Situation ist, du betest ein Fard-Gebet und bleibst dann in der Moschee sitzen, ebenfalls beten die Engel für dich, solange du an dem Platz bleibst, an dem du gebetet hast. Sie sagen, O Allah, vergib ihm. Allahumma ghafir lah. Allahumma rahamah. O Allah, erbarme dich seiner. Allahumma tub alayhi. O Allah, nimm seine Reue an. Oder Allah, wende dich ihm zu. Oder nimm seine Reue an. Solange man niemanden stört oder den Wudu verliert. Zwei Voraussetzungen in diesem Fall. طيب. Das war der. Jetzt kommt der 560. Hadith. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, das Gebeten der Gemeinschaft entspricht 25 Gebeten. Wenn man es in der Steppe verrichtet, den Ruku' und Sujud vervollkommnet, dann werden es 50 Gebeten. Aber diese Überlieferung ist eine Überlieferung, die weniger verbreitet ist, aber sie weist eben nochmal darauf hin, dass es noch mehr Stufen gibt, die man erreichen kann durch sein Gebet. Und du siehst ja hier, Abu Sa'id al-Khudri berichtet, dass der Gesandte Allah sagt, das Gebeten der Gemeinschaft entspricht 25 Gebeten. So, und wenn aber dein Gebet, das du in der Moschee verrichtest, neben deinem Haus, 25 Gebeten entspricht. Wir haben doch gesagt, es gibt noch andere Faktoren, die dazu führen, dass die Belohnung erhöht wird. Das Gebet in der Gemeinschaft, in der heiligen Moschee von Medina, ist nicht so wie in Heidelberg. Und das Gebet in der Masjid al-Ka'ba ist nicht so wie in Medina. Und je mehr Leute es sind, das heißt auch die Anzahl spielt eine Rolle. Und auch hier heißt es hier, das Gebet in der Steppe zu verrichten. Also Steppe oder Wüste oder auf dem freien Land zu verrichten. Und eine Weisheit dahinter könnte sein, dass dieser Mensch, der selbst wenn er nicht in der Stadt ist, sondern außerhalb ist, wo keine Moschee ist, trotzdem darauf achtet zu beten und trotzdem darauf achtet, in der Gemeinschaft zu beten. Ja. Und gerade auf Reisen lebt es Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Mensch, wenn er in einer Reisegruppe ist, auch sich ordnet und formiert, und dass man einen Reiseleiter hat, ja, der einen anführt in dieser Reise, und dass man nicht einfach so verreist, ohne sich vorher zu ordnen, zu strukturieren. Und hier sehen wir, dass man hier noch einmal das Doppelte an Belohnung erhalten kann. Und hier steht auch in der Fußnote 25, dass man es trotz der Strapazen ordentlich verrichtet hat. Ja. Und darauf weist auch der Hadith schön hin, denn das heißt, den Rukun des Sujud war vollkommen nett. Jeder von uns kennt es, wenn er müde ist, strapaziert ist, dass er nicht mehr so lange liest im Salah, wie er, wenn er frisch und munter ist. Okay? Und dass er schneller betet und mal langsamer betet, je nachdem, welchen Zustand er sich befindet. Aber trotz der Reise verrichtet er ein ordentliches Gebet in der Steppe. Also hier ist die Erläuterung, dass die Steppe ein Hinweis darauf ist, dass er eben gerade auf der Reise ist. Bei Nacht zum Sage gibt es Überlieferungen, die darauf hinweisen, dass die Belohnung bei Nacht größer ist als bei Tag oder dass es dafür eine besondere Belohnung gibt. Das würden wir erwarten. Warum? Weil es anstrengender ist. Und die Antwort lautet ja. Buraida berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, verkünde den bei Nacht zu den Moscheen laufenden vollkommenes Licht am Tag der Auferstehung. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch im Quran al-Karim in Surat al-Hadid mitgeteilt, dass die Menschen am Tag der Auferstehung entsprechend ihrer Gebete und rechtschaffenen Taten, die sie gemacht haben, Licht bekommen, um diesen Sirat zu überqueren, über die Hölle, Höllenbrücke, möge Allah mich noch davor schützen und bewahren. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Sie werden also Licht haben vor sich und an ihrer rechten Seite, damit sie eben den Weg sehen und alles entsprechend ihrer Taten, die sie gemacht haben. Und bei Nacht zur Moschee laufenden, damit können sowohl diejenigen gemeint sein, die zur Isha-Zeit gehen oder auch die Leute, die zur Fajr-Zeit gehen, ja, was auch noch relativ dunkel ist. Und all dies gehört zur Barmherzigkeit Allahs, tabaraka wa ta'ala. Wie man sich auf dem Weg zum Salah verhält. Ka'b ibn Ujra, radiallahu anhu, holte einmal Abu Thumama al-Hannat ein, als er gerade zur Moschee gehen wollte. Der eine holte den anderen ein. Abu Thumama sagte, er fand mich meine Hände ineinander flechtend vor. Er verbot mir dies und sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wenn jemand von euch den Wudu auf die beste Art und Weise vollzieht und dann hinausgeht, um zur Moschee zu gehen, so soll er nicht seine Hände ineinander flechten, denn er befindet sich bereits in einem Gebet. In diesem Hadith geht es um das Verhalten, das man an den Tag legen soll, wenn man sich zur Moschee begeht. Und ein wichtiges Verhalten haben wir bereits in den Hadith vorher schon erfahren. Und zwar, dass man sich zur Moschee begibt, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Das ist das wichtigste Verhalten überhaupt, also der Ikhlas. Ja. Die zweite Sache ist, in diesem Hadith, das Flechten der Finger ineinander, damit ist eben gemeint, dass man die Finger ineinander oder die beiden Hände ineinander legt, miteinander flechtet, wie auch immer man das macht. Und das gehört nicht zum Anstand, wenn man sich auf dem Gebet, auf dem Weg zur Moschee macht, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, mit der Begründung, du befindest dich schon in einem Gebet. Also genauso wie du das auch im Gebet nicht machst, genauso auch sollst du das vor dem Gebet nicht machen. Und offensichtlich ist diese Sache vorbei, sobald man sein Fardgebet beendet hat. Denn das ist überliefert worden in dem Hadith von Dhul-Yadayn, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgestanden ist nach dem Gebet, sich an ein Brett in der Moschee gelehnt hat und seine Finger ineinander geflechtet hat. Das hat er eben nach dem Fardgebet gemacht, also offensichtlich nach dem Fardgebet, nachdem man seinen Gebetsplatz verlassen hat, diese Sache aufgehoben. Ja. Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, sagte, ein Mann der Ansar lag einmal im Sterben, da sagte er, ich erzähle euch einen Hadith, den ich euch nur berichte, um dafür belohnt zu werden. Ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen, wenn jemand den Wudu auf beste Art und Weise vollzieht und dann zum Gebet geht, so schreibt ihm Allah Azza wa Jal für jedes Mal, wenn er seinen rechten Fuß hebt, eine gute Tat auf. Für das Anheben des linken Fußes erlässt ihm Allah Azza wa Jal eine schlechte Tat. Ihr könnt also so nahe und weit weg wohnen, wie ihr wollt. Wenn man dann zur Moschee kommt und in Gemeinschaft betet, so werden einem die Sünden vergeben. Und wenn man zur Moschee kommt und die Leute schon einen Teil gebetet haben, soll man mit ihnen den Teil beten, den man noch erreicht, und den Rest danach vervollständigen. In diesem Fall bekommt man dieselbe Belohnung. Und wenn man in die Moschee kommt und die Leute schon zu Ende gebetet, und die Leute haben schon zu Ende gebetet, verrichtet man das Gebet ganz und bekommt ebenfalls dieselbe Belohnung. Was für ein wertvoller Hadith, der uns von einem namentlich unbekannten Sahabi, radiallahu anhu, überliefert worden ist, was für uns keine Rolle spielt, weil die Sahabe alle vertrauenswürdig sind, radiallahu anhu. Und dieser Ansari sagte, ich erzähle euch einen Hadith, den ich euch nur berichte, um dafür belohnt zu werden. Das heißt, ich erzähle euch den Hadith nicht, damit ihr zu mir sagt, ich sei ein Gelehrter, oder ich sei eine besondere Person, weil ich diese Sache weiß, oder um euch zu zeigen, dass ich diesen Hadith immer regelmäßig umgesetzt habe, sondern um belohnt zu werden, damit ihr danach handelt und ich derjenige bin, der euch darauf hingewiesen hat. Ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen, wenn jemand den Wudu auf beste Art und Weise vollzieht und dann zum Gebet geht, so schreibt ihm Allah für jedes Mal, wenn er seinen rechten Fuß hebt, eine gute Tat auf. In der einen Überlieferung heißt es, erhöht ihn Allah um eine Stufe, ist wohl offensichtlich dasselbe. Das heißt, durch das Hasana wirst du um eine Rangstufe erhöht bei Allah. Wallahu a'lam. Für das Anheben des linken Fußes erlässt ihm Allah eine schlechte Tat. Ihr könnt also so lange, so nah und weit weg wohnen, wie ihr wollt. Also, es ist, wenn ihr jetzt, bedeutet offensichtlich, wenn man dann zur Moschee kommt und in Gemeinschaft betet, so werden einem die Sünden vergeben. Also hier sehen wir, dass die eine Belohnung ist in Bezug auf das Mittel zum Salah. Und wenn das Mittel zum Salah schon diese gewaltige Belohnung erhält, beinhaltet, dann muss das Salah noch wertvoller sein. Dieser Hinweis, ja? Weil durch das Gebet selbst werden die Sünden alle erlassen. Wie in diesen Überlieferungen, auch durch in anderen Überlieferungen es heißt. Ja? Deswegen auch schöner Hinweis immer, wir sind Dinge, die die Gebete brauchen. Wir brauchen die tägliche Reinigung. Wie es heißt in der Überlieferung, stellt euch vor, vor eurem Haus wäre ein Fluss und jemand würde sich darin 5-mal pro Tag reinigen. Ja? Bliebe dann von seinem Schmutz noch etwas hängen? Die Leute sagen, ja, nein. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, genauso ist es mit den 5 Gebeten. Allah vertilgt dadurch die Sünden. Allah tilgt dich. Manche Ulama sagen, damit sind die kleinen Sünden gemeint und nicht die großen. Okay? Und der Einwand darauf ist, dass man sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, bleibt dann von seinem Schmutz etwas an ihm hängen und du sagst, nein, aber der große Schmutz bleibt. Versteht ihr? Das ist paradox. Ja? Der kleine Schmutz geht, aber der große bleibt. Weil das ist, passt nicht. Und deswegen, diese Hadith weist darauf hin, dass auch die großen Sünden, inshallah ta'ala, vergeben werden. Das ist kein, für Allah subhanahu wa ta'ala, nichts Schweres sein. Und dann heißt es, und wenn man zur Moschee kommt und die Leute schon einen Teil gebetet haben, soll man mit ihnen den Teil beten, den man noch erreicht, und den Rest danach vervollständigen. Das ist ein Hinweis auf 2 Sachen. Nummer 1, am Anfang des Islam war es nicht so, wie wir gelernt haben, sondern man hat immer von Anfang an gebetet. Der Imam war in der 3. Raka'a, du kamst rein, hast die erste gemacht, 2, da hast du versucht einzuholen, bis zu der Stelle kam, wo er gerade war. Okay? Das ist natürlich anstrengend und lästig, deswegen die Sache gibt es nicht mehr. Sondern nur noch, du betest damit, wo der Imam gerade ist. Zweiter Hinweis ist, und das ist die richtigere Ansicht, und der Mehrheit der Ulama, die Ansicht der Mehrheit der Ulama, dass man mit dem Imam mitbetet, egal in welcher Position er gerade ist und egal wie weit er in seinem Gebet ist. Auch wenn er im Tashahud ist, im letzten Tashahud, vor dem Taslim. Und du weißt jetzt, in 3 Sekunden sagt er Assalamu alaikum wa rahmatullah. Trotzdem hast du mit ihm zu beten. Trotzdem hast du mit dem Imam zu beten. Und du sagst nicht, das bringt nichts. Ich bekomme ja eh nicht die Belohnung eines Gemeinschaftsgebetes, weil ich keine Rak'a mitbekommen habe. All das widerspricht der Überlieferung. Das widerspricht der Überlieferung. Er sagt, ma adraktum fasallu. Was auch immer ihr mitbekommt vom Gebet, das macht mit. Das betet. Okay? Das ist die, und danach holt man eben nach und den Rest danach vervollständigen. Und dieser Teil, wa atamma ma baqi, ist ein Hinweis darauf, weil das auch ein Ikhtilaf unter den Ulama, ist der Teil, den man mit dem Imam betet. Dein erstes Gebet oder dein letztes Gebet? Wenn du sagst, es ist dein erstes Gebet, dann vervollständigst du nach dem Imam. Wenn du aber sagst, nein, das ist das letzte von deinem Gebet, dann holst du danach nach. Dann holst du danach nach. Ja? Und richtigerweise, das, was du betest, ist das erste von deinem Gebet und du vervollständigst nach dem Imam. Ja. Anders ausgedrückt, yani du betest mit dem Imam jetzt ein Rak'a, das ist die letzte vom Imam, aber deine erste oder auch deine letzte, das ist die Frage. Okay? Und richtigerweise, es ist deine erste. Das ist deine erste. Und deswegen, wenn du danach aufstehst, stehst du zu einer zweiten auf und machst Tashahhud. Ja. Weil wenn du anders zählen würdest, dann würdest du eventuell nicht zum Tashahhud dich hinsetzen, richtig? Deswegen, wenn du sagst, ich bete mit dem Imam die 4. Rak'a und das ist auch meine 4. und jetzt stehe ich auf und hole dich die 1. nach, dann würdest du dich nicht hinsetzen. Ja. Und die richtigere Ansicht ist, inshallah, die wir erwähnt haben, dass man eben vervollständigt und nicht nachholt. In diesem Fall bekommt man dieselbe Belohnung. Also deswegen diese Idee, dass man nur die Belohnung eines Gemeinschaftsgebets bekommt, wenn man mindestens eine Rak'a mitbekommen hat, die ist falsch. Das gibt's nicht. Die Idee gibt's nicht. Sondern die Sache mit der Rak'a, ob man die mitbekommen hat, nicht bekommen hat, hat Einfluss auf, ob du diese Art Gebet mitbekommen hast. Und das zeigt sich, diese Meinungsverschiedenheit oder diese Tatsache zeigt sich am besten oder am deutlichsten, oder das einzige Beispiel, das mir da reinfällt, ist eben beim Jumu'ah-Gebet. Ja? Und dein Jumu'ah-Gebet, weil wenn du die zweite Rak'a verpasst hast, nichts davon mitbekommen hast, also den Ruku' auch verpasst hast, dann machst du ein Wuhr-Gebet stattdessen. Das heißt, du hast Jum'ah nicht mitbekommen. Ja? Anderes Beispiel, du siehst jemand betet Witr-Gebet. Witr-Gebet, ja? Und er hat den Ruku' noch gemacht vor der Fajr-Zeit. Er hat den Ruku' gemacht vor der Fajr-Zeit. Er betet sein Witr zu Ende. Bis dann Witr zu Ende. Ja? Aber du steigst ins Gebet erst ein, nachdem die Fajr-Zeit schon eingetroffen ist. Ja? Hast du dein Witr-Gebet verpasst. Und das heißt, du bist eben 2 Rak'a zu Ende. Nicht nur eine, falls es das Witr-Gebet gewesen ist. Das ist der Unterschied zwischen, ob man eine Rak'a mitbekommt oder nicht. Aber die Belohnung des Gemeinschaftsgebetes erhältst du, inshallah, sobald du auch nur einen Augenblick in der Gemeinschaft gebetet hast. Taban, je mehr, desto besser. Das ist aber das Mindeste. Und deswegen heißt es hier, in diesem Fall bekommt man dieselbe Belohnung. Also der Hadith ist deutlich. Ja? Dann heißt es, und wenn man in die Moschee kommt und die Leute haben schon zu Ende gebetet, verrechnet man das Gebet ganz und bekommt ebenfalls dieselbe Belohnung. Also das ist auch eine gewaltige Belohnung. Du kommst in die Moschee und Voraussetzung dafür ist, du wolltest mit der Gemeinschaft beten, aber du hast es nicht geschafft. Das heißt, du schaffst es, du kannst nicht mehr mit der Gemeinschaft beten, es ist unmöglich, es ist vergangen. Aber was du noch machen kannst, ist das Gebet verrichten. Ja? Also verrichtest du das Gebet und den Rest gibt dir Allah Azza wa Jal als Geschenk, als Belohnung. Weswegen? Wegen deiner Absicht, die du gehabt hast. Und deswegen heißt es im Hadith, wer eine gute Tat vorhat zu machen, sie dann doch nicht tut, bekommt sie trotzdem gut geschrieben. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Jemand kommt zum Gemeinschaftsgebet und siehe da, die haben heute früher gebetet. Was machen dann manche Leute? Die machen sich dann alle Hasanat kaputt und regen sich auf und sagen, warum habt ihr heute früher gebetet? Hättet ihr doch Bescheid gesagt. Worum geht's dir? Geht es hier um die Gebetsbewegung oder geht es hier um die Belohnung? Belohnung kriegst du. Ich hoffe, das war dein Ziel. Okay? Also fertig. Muss nur fragen, inshallah, beim nächsten Mal, wie kann ich mit euch beten? Sagt man dir so und so viel, beten wir nach so und so vielen Minuten, du hast erledigt. Aber es gibt keinen Grund, sich dann zu ärgern, weil die Belohnung steht ja für einen, inshallah, tabarak ta'ala, fest. Machen wir noch ein Hadith, weil dann nehmen wir Fragen, falls es noch Fragen gibt, inshallah. Wer zum Gebet kommt und vorfindet, dass das Gebet schon zu Ende ist. Den Hinweis hatten wir gerade schon, aber der kommt jetzt in ein extra Kapitel, was auch sehr schön ist, was der Imam gemacht hat. Denn der Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, hätte er das nicht gemacht, dann wäre dieser Teil des Hadithes entweder versteckt und man wüsste nicht, wo man ihn findet, oder er hätte das machen müssen, was andere Imame gemacht haben. Sie haben die Hadithe zerstückelt. Sie haben einen Teil des Hadithes in dem einen Kapitel erwähnt und einen Teil des Hadithes in einem anderen Kapitel erwähnt. Und dann denkst du als Laie, das sind zwei verschiedene Hadithe, das ist eigentlich der gleiche. Okay? Und beides sind natürlich legitime Vorgehensweise, beides in Ordnung, wie es alles hat seine Vor- und Nachteile, aber was er gemacht hat, ist eben schön. Da heißt es im Hadith 564, Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer den Wudu gut vollzieht und dann zur Moschee kommt und vorfindet, dass die Leute schon gebetet haben, dem gibt Allah azza wa jal ohne Schmälerung dieselbe Belohnung wie demjenigen, der dieses Gebet verrichtet hat und bei der Gemeinschaft anwesend war. Er bekommt nicht weniger Belohnung als die anderen. Alhamdulillah. Das Kapitel danach ist etwas länger, deswegen machen wir an dieser Stelle Stopp. Gibt es von eurer Seite überhaupt irgendwas Fragen oder nicht? Gibt's Fragen? Dann machen wir an dieser Stelle Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch bitten für eure Aufmerksamkeit, eure Segen und Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.